Deutschlandfunk, Studiozeit. Dio a los estadounidenses esta jurisdicción sobre una franja de territorio denominada Zona del Canal, que era administrada por un gobernador nombrado por el presidente de la nación norteamericana. Telesur, ein Fernsehkanal für Lateinamerika. Ein Feature von Gabi Weber. En estos momentos estamos haciendo una remodelación con una escenografía nueva. Ahorita está saliendo un programa en vivo. Seit Oktober 2005 ist Telesur auf Sendung. Rund um die Uhr. Ser un canal latinoamericano en este momento con una visión latinoamericana o del sur de la problemática mundial y producida por los propios latinoamericanos. Wir sind ein lateinamerikanischer Kanal, sagt der Nachrichtenchef sichtlich stolz. Telesur hat eine lateinamerikanische Sicht der Ereignisse und wird von Lateinamerikanern produziert. Die Zentralredaktion von Telesur liegt in Caracas, der venezolanischen Hauptstadt. Dort, wo der ehemalige Offizier Hugo Chavez herrscht. Er hat Anfang der 90er Jahre eine Militärrebellion gegen eine in Korruptionsskandale verwickelte Regierung angeführt und 2 Jahre im Gefängnis verbracht. 1998 gewann Hugo Chavez die Wahlen haushoch. Er will seitdem, wie er sagt, sein Land in den Sozialismus des 21. Jahrhunderts führen, was immer darunter zu verstehen ist. Auf jeden Fall hatte er das venezolanische Establishment in Angst und Schrecken versetzt, vor allem als er die nationale Erdölgesellschaft PDVSA säuberte. Im April 2002 wurde gegen ihn geputscht, angestiftet von den privaten Fernsehkanälen und vom Medienzaren Gustavo Cisneros. Der Aufstand der Reichen dauerte 4 Tage lang. Nach massiven Protesten der Bevölkerung konnte Chavez in den Regierungspalast zurückkehren. Und er nutzte die vergangenen 5 Jahre, um seine Gegner zu entmachten und seine eigene Macht zu festigen. Er kämpfte und siegte mit 2 Waffen. Mit seiner neuen Erdölpolitik und seiner neuen Medienpolitik. Und er wandte bei beiden dieselbe Taktik an. Zunächst den Feind spalten, dann vernichten und anschließend mit neuen Verbündeten Alternativen schaffen. Im Zentrum seiner neuen Medienpolitik steht Telesur, das Fernsehen des Südens. Ein neues Pressegesetz schreibt demokratische Spielregeln vor, verbietet Gewalt- und Pornoszenen und schränkt die Werbung ein. Zusätzlich zum Regierungssender Kanal 8 wurden neue Kanäle ins Leben gerufen. Der Kulturkanal Vive, der Dokumentarfilme und Eigenproduktionen ausstrahlt, und eben Telesur. Das Fernsehen des Südens, finanziert von 5 lateinamerikanischen Regierungen, soll nicht nur das Monopol der venezolanischen privaten Medien brechen, sondern auch eine Alternative zu CNN und BBC werden, so der Chefredakteur von Telesur. Eine Alternative zu den Sendern der Industriestaaten muss weltweit im großen Maßstab auftreten und dieselbe Qualität in Form und Bild haben wie die des Nordens. Und sie muss, um sich im globalen Wettbewerb durchzusetzen, einen besseren Inhalt aufweisen. Wir beschränken uns nicht auf eine kleine Zeitschrift oder einen lokalen Fernsehkanal. Für solche Projekte in der alternativen Nische gab es in der Vergangenheit immer Geld von irgendeiner Stiftung aus Neuseeland, Holland, Kanada oder Deutschland. Aber nur, solange wir eine bestimmte Grenze nicht überschritten. Telesur überschreitet diese Grenze bewusst. In Washington gingen die Alarmsirenen los, bevor Telesur das erste Mal auf Sendung war. Die Bush-Administration verdächtigt Venezuela schon lange als Schurkenstaat, der über den neuen Nachrichtenkanal aus dem Äther angreifen will. Und als auch noch der arabische Sender Al Jazeera ein Kooperationsabkommen mit Telesur bekannt gab, sprach ein republikanischer US-Abgeordneter gar von Terroristenfernsehen und kündigte Schritte an, damit Telesur niemals in den USA empfangen werden kann. Ohne Zweifel ist Telesur ein ehrgeiziges Projekt, das seit über einem Jahr rund um die Uhr sendet. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra emisión estelar en Telesur Noticias. Como siempre, es un gusto saludarles. Hallo, guten Abend. Willkommen zu den Nachrichten aus den Studios in Caracas. Unser heutiger Schwerpunkt sind die Wahlen in Ecuador. Wir haben eine Reporterin nach Quito geschickt und werden in den nächsten Stunden live mit ihr über die jüngsten Ereignisse sprechen. Die Übertragung ist schlecht, die Bilder sind unscharf, einige Gesprächspartner kaum zu verstehen. Es fehlt an Professionalität, an Technik. Und es fehlen Untertitel. Oft weiß man nicht, wer gerade interviewt wird. In Ecuador zeichnet sich ein Sieg der Rechten ab. Aber beim Auszählen der Wählerstimmen treten, man kennt das, Probleme auf. Die Opposition spricht offen von Wahlbetrug. Telesur hat den Präsidentschaftskandidaten der linken Koalition, einen persönlichen Freund von Hugo Chavez, ins improvisierte Sendestudio eingeladen. Das ausführliche Interview wird in den nächsten Tagen mehrere Male gesendet werden. Am Tisch sitzt auch der Direktor des Wahlgerichtshofes, der zu den Vorwürfen des Betrugs Stellung bezieht. Von den konservativen Politikern erscheint niemand auf dem Bildschirm. Ob sie eine Einladung abgelehnt oder schlicht nicht eingeladen wurden, bleibt unklar. Ihre Sicht der Dinge erfahren die Zuschauer nicht. Die Straßenumfragen geben nur die Meinung der linken Opposition wieder. Auch in Venezuela wurde gewählt, am 3. Dezember vergangenen Jahres. Und Telesur stellte zuvor sämtliche Errungenschaften der bolivarianischen Revolution dar. Zum Beispiel, als feierlich die neue Vorstadtbahn eingeweiht wurde. Sie transportiert täglich mehr als 86.000 Fahrgäste von ihren Schlafstätten zu ihren Arbeitsplätzen, wird live aus dem Bahnhof berichtet. Die Revolution ist machbar und finanzierbar, ruft Präsident Chavez. 3 Milliarden Dollar hat die 40 Kilometer lange Strecke gekostet, samt 4 Bahnhöfen, 24 Tunneln und 27 Brücken. Die ersten Monate war die Fahrt gratis. Erst danach mussten Fahrscheine gelöst werden. Da waren auch die Wahlen vorbei. Wie die Vorstadtbahn hat ein brasilianisches Bauunternehmen auch die zweite Brücke über den Orinoco fertiggestellt. Die Metro in Caracas und das Netz des Oberleitungsbusses in Mérida wurden erweitert. Autobahnen, Kraftwerke und Krankenhäuser gebaut. Fast alle Mitarbeiter von Telesur sind sehr jung, so der Nachrichtenchef Armando Jiménez. Sie wurden an südamerikanischen Journalistenschulen ausgebildet, in Venezuela, Brasilien, Uruguay, Panama und Argentinien. Aber wir haben auch Leute aus Syrien und Übersetzer für die arabische Sprache. So kann unser Kollektiv bei aktuellen Entwicklungen in anderen Ländern immer auf die Erfahrungen der Redakteure zurückgreifen. Telesur ist im hinteren Gebäudeteil des regierungseigenen Fernsehens, des Kanal 8, untergebracht. Wer die Redaktion besuchen will, muss sich am Wachposten des Kanal 8 anmelden. Dann geht es über den Hof, durch eine Glastür und einen langen Gang bis zur Treppe. Dort in den Keller und vorbei an Handwerkertrupps mit einem der beiden Aufzüge in den 4. Stock. Der Empfang besteht aus 2 Stühlen und einem kleinen Tisch, auf dem ein Bild von Che Guevara klebt. Die Studios sind noch nicht fertig. Hier soll einmal der zentrale Redaktionsraum stehen, meint Jiménez und zeigt auf eine Baustelle. Überall wird gehämmert und geschraubt. Staub wirbelt auf. Jiménez kommt aus Kuba. Er ist 40 Jahre alt, verheiratet und lebt seit 2 Jahren mit seiner Frau und den beiden Kindern in Caracas. Er wirkt ziemlich humorlos. Vor 15 Jahren hat er beim kubanischen Staatsfernsehen angefangen, als internationaler Redakteur. Hier bei Telesur teilt er sich mit einem Praktikanten ein winziges Büro. Telesur, erklärt er, ist eine Aktiengesellschaft, an der die Regierung Venezuelas 46% hält, Argentinien 20, Kuba 19, Uruguay 10 und Bolivien 5%. Der Chefredakteur ist ein Uruguayer. Unsere Mitarbeiter kommen aus allen Ländern des Kontinents, auch aus Ländern, die nicht Aktionäre von Telesur sind. Bei uns arbeiten Venezolaner, Kubaner, Kolumbianer und Brasilianer. Wir denken kontinental. 70% des Programms bestehen aus Informationen, Nachrichtensendungen und Dokumentarfilme. Das restliche Drittel betrifft Bildung, Reportagen und Reiseberichte. Wir berichten über das, was wichtig ist, nicht nach den Anteilen der Aktionäre an unserem Unternehmen. Einer unserer Schwerpunkte ist zum Beispiel der Bürgerkrieg und die Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien. Und Kolumbien ist nicht an Telesur beteiligt. Gearbeitet wird, wie in ganz Venezuela, in der US-Norm NTSC, nicht in der europäischen Norm PAL. Mehrere Nachrichtenagenturen laufen über den Ticker. AFP, Reuters, AP und Effe. Die Computer der Redaktion werden mit Linux, freier Software, betrieben. Nur geschnitten wird am Bildschirm mit kommerziellen Programmen. Noch berichten wenige Korrespondenten aus dem Kontinent, aber das Netz wächst jeden Monat. Nosotros tenemos 10 corresponsalías en este momento. Tenemos una en Washington, una en México, una en La Habana, una en México. Wir haben zurzeit 10 feste Korrespondenten. In Washington, Mexiko, Argentinien, Bolivien, Havanna und in Nicaragua, von wo aus ganz Zentralamerika abgedeckt wird, sowie in Haiti, dem ärmsten Land Amerikas. Das ist für uns besonders wichtig, weil dort kein anderes Medium vertreten ist. Es ist 11 Uhr, Zeit für die Nachrichten. Auf dem Bildschirm erscheint, vor der malerischen Kulisse von Caracas, die junge Sprecherin. Eines der bekannten Gesichter des Senders. Aus welchem Studio gesendet wird? Vom Dach aus, so Jiménez. Dort stehen, auf Beton und unter freiem Himmel, zwei Kameras und Scheinwerfer. Die Moderatorin sitzt unter einer Zeltplane auf dem Barhocker. Clarice Arduich berichtet über die neueste Entwicklung im Nahen Osten. Die Bilder kommen vom arabischen Fernsehkanal Al Jazeera mit Sitz in Katar. Und Clarice kommentiert in Spanisch, mit brasilianischem Akzent. Ich lebe seit 10 Monaten in Venezuela. Ich stamme aus einer bolivianischen Familie, bin aber in Sao Paulo aufgewachsen und brasilianisch ist meine Muttersprache. Das merken die Zuschauer, auch wenn ich mich langsam an das Venezolanische gewöhne. Ihre Eltern sind auf der Suche nach Arbeit aus Bolivien nach Sao Paulo gekommen, wo sie geboren wurde. Ihr Vater ist Ingenieur, ihre Mutter Sekretärin. Ich bin 26 Jahre alt, habe Journalismus studiert und arbeite seit 10 Monaten bei Telesur. 2002 schloss sie in Brasilien ihr Studium ab und ging auf Jobsuche. Ich habe im brasilianischen Fernsehen angefangen. Zuerst in der Sportredaktion. In Athen fand die Olympiade statt und wir hatten alle Hände voll zu tun. Dann war ich für die Website zuständig und anschließend im Kanal 29 in Sao Paulo im internationalen Programm. Das gefiel mir nicht sonderlich. Und als ich einen Monat später von der Stellenausschreibung von Telesur erfuhr, bewarb ich mich. Ich wurde zum Casting eingeladen und wurde genommen. Im Dezember 2005 zog sie nach Caracas. Sie lebt allein, ist ledig. Caracas ist Sao Paulo sehr ähnlich, auch wenn es sehr viel kleiner ist. Aber der Lebensstil gleicht den der Paulistas, der Bewohner von Sao Paulo. Wie viel sie verdient, will sie nicht verraten. Aber das Honorar sei, meint sie, in Ordnung. Vorerst will sie in Caracas bleiben. Sie arbeitet von montags bis freitags und wenn Wahlen stattfinden, auch am Wochenende. Manchmal rund um die Uhr. Ich stehe um 4 Uhr morgens auf. Um 5 muss ich im Sender sein. Mein Arbeitstag endet mittags um 12. Ich trete in dieser Zeit zwischen 5 und 12 mehrere Male auf. Zuerst in meiner einstündigen Nachrichtensendung von 7 bis 8 Uhr, Uhrzeit Caracas. Um 8.30 Uhr ein 3-minütiger Spot mit den neuesten Nachrichten. Um 9 Uhr ein weiterer Flash von 3 Minuten. Und dann wieder um 10. Unmittelbar danach haben wir eine Konferenz, eine halbe Stunde. Dann bereite ich mich auf den Spot um 11 und auf den um 11:30 vor. Um 12 gehe ich nach Hause, falls nicht noch Kurse oder Konferenzen geplant sind. Bei diesen Treffen erfährt man, was im Haus passiert und die neuesten politischen Entwicklungen in der Welt. Sie liest die Nachrichten, die andere geschrieben haben. Aber sie müsse, wenn sie Nachrichten professionell präsentieren will, den Inhalt verstehen. In ihrer einstündigen Sendung am Morgen führt sie die Interviews. Im Studio, über Leitung oder Telefon. Ob sie in den 10 Monaten ihrer Tätigkeit schon mal Ärger gehabt habe, vielleicht, weil sie zu kritisch war? Zensur? Clarisi versteht die Frage nicht. In allen Medien kommt Kritik vor. Das Fernsehen muss Positives wie Negatives hervorheben. Das ist der Kern jeder Kommunikation. Jeder hat das Recht, seine Meinung kundzutun, und andere können diese Meinung hinterher kommentieren. Noch ist Telesur im Aufbau begriffen. In Lateinamerika ist das Programm über Satellit zu empfangen, weltweit über Internet. Bisher, so der Nachrichtenchef Jiménez, habe man erst 2,5 Millionen Zuschauer. Und selbst in Venezuela ist Telesur nur über Kabel zu empfangen, zwar umsonst, aber über Kabelanschluss verfügen nur 37% aller Haushalte. In Bolivien haben nur 5% Kabel. Ärmere Familien besitzen nur ein Gerät mit Antenne. Laut Gesetz müssen alle venezolanischen Fernseh- und Radiostationen die Mitteilungen der Regierung veröffentlichen, wenn sie dies wünscht. Alle Präsidenten haben von diesem Recht Gebrauch gemacht, um Bedeutendes zu verkünden. Neuwahlen, Regierungsumbildungen, Wirtschaftsprogramme. In der Vergangenheit übertrugen alle Kanäle diese Reden ans Volk, ohne zu murren. Es waren ja nur ein paar Minuten. Aber Präsident Hugo Chávez redet gerne, stundenlang, über den Hunger in der Welt, den Neoliberalismus, Ungerechtigkeiten aller Art und seinen Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Alle müssen in voller Länge übertragen. Die Zuhörer und Zuschauer ermüdet das zunehmend. Sie suchen nach anderen Kanälen. Telesur gilt als internationaler Sender. Und deshalb muss er Chávez Reden nicht in voller Länge senden. Die Sendekonzessionen der meisten privaten Fernsehkanäle laufen in diesem Jahr aus. Chávez hat angekündigt, jeden Vertrag einzeln und sehr gründlich zu prüfen. Kein Sender könne mit einer automatischen Verlängerung rechnen. Diese Worte waren kein vornehmer Wink mit dem Zaunpfahl, sondern eine klare Drohung, dass er 5 Jahre nach dem Putschversuch den Drahtziehern die Rechnung präsentieren will. Und als Drahtzieher des Staatsstreiches vom April 2002 gelten die privaten Fernsehkanäle, allen voran der Medienzar Gustavo Cisneros, Eigentümer von Venevisión. Er kontrolliert auch den größten spanischsprachigen Kanal in den USA, Univision, sowie DirecTV und CNN. Der heute 62-Jährige ist mit Silvio Berlusconi und Rupert Murdoch befreundet. Manchmal geht der zweitreichste Mann Lateinamerikas mit George Bush fischen, wenn es gerade in seinen Terminkalender passt. Die Zeitung Forbes sagt ihm ein Privatvermögen von 5 Milliarden Dollar nach. 70 Firmen in 40 Ländern gehören zu seinem Imperium. 37.000 Leute stehen auf seiner Lohnliste. Das Rezept seiner Fernsehkanäle heißt Sex und Gewalt. Talkshows und Infotainment, Gaudi und Werbung. Telenovelas. Von allem ein bisschen. Damit sind Venevisión und Cisneros groß und mächtig geworden. Aber vor 5 Jahren wollte er noch größer werden und griff selbst nach der Macht. Auf dem Titelblatt einer zu seinem Imperium gehörenden Zeitschrift ließ er sich mit Präsidentenschärpe ablichten. April 2002. Das Pentagon plante den Angriff auf die irakischen Ölfelder. Und die venezolanischen Ölfelder, die viertgrößten der Welt, liegen in Griffnähe. Auf der anderen Seite der Karibik, nicht im konfliktreichen Nahen Osten. Hugo Chávez störte mit seinem Gerede vom Imperialismus und dem Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Gerade hatte er die Führungsriege der Erdölgesellschaft PDVSA ausgetauscht und Leute seines Vertrauens eingesetzt. Und er wollte mit der OPEC, der Organisation erdölexportierender Länder, wieder engere Kontakte knüpfen, um den Ölpreis in die Höhe zu treiben. Die Erdölarbeiter traten in den Streik. Raffinerien lagen still, Lastwagen belieferten Tankstellen nicht mehr. Benzin wurde knapp. Am 11. April riefen Gewerkschaft, Arbeitgeberverband und die Opposition zur Demonstration auf. Die Medien verbreiteten die Nachricht über alle Kanäle. Es fielen Schüsse aus dem Hinterhalt. Scharfschützen auf Dächern zielten auf die Köpfe. Mindestens 22 Menschen wurden getötet. Die Moderatoren forderten den Rücktritt von Chavez. Auch der US-Regierungssprecher machte Chavez für die Schüsse verantwortlich. Und CNN verbreitete diese Nachricht in alle Welt. Arbeitgeberpräsident Pedro Carmona, der Gewerkschaftschef und Gustavo Cisneros verfolgten das Geschehen aus den Redaktionsräumen von Venevisión. Die Umweltministerin erklärte vor der Presse: Präsident Chavez tritt nicht zurück. Er ergibt sich, um Blutvergießen zu vermeiden. Ein Staatsstreich ist im Gange. Diese Erklärung strahlten die privaten Kanäle nicht aus. Sie verbreiteten stattdessen einen angeblich von ihm unterschriebenen Brief, in dem er seinen Rücktritt erklärte. Dieser Brief hat nie existiert. Am Morgen des 12. April verkündeten sie: Buenos días, tenemos nuevo presidente. Wir haben einen neuen Präsidenten. Und sie danken Venevisión, dem Hause Cisneros. Der staatliche Rundfunk und das Regierungsfernsehen waren am Vorabend von den Putschisten stillgelegt worden. Arbeitgeberpräsident Pedro Carmona wurde als neuer Präsident vereidigt. Cisneros wohnte der Zeremonie bei, sichtlich zufrieden. Carmona löste das Parlament und den obersten Gerichtshof auf. Doch am Abend des 12. April wendete sich das Blatt, erinnert sich der Journalist und heutige Chef von Telesur, Aram Aharonian. Die Neger, wie sie die Opposition nennt, erheben sich, jene unzähligen Bewohner der Elendsviertel. Sie haben sehr schnell begriffen, dass man ihnen wegnehmen will, was sie erst kurze Zeit vorher entdeckt haben. Die Hoffnung. Carmona und seine ultrareaktionäre Regierung beerdigen diese Hoffnung. Plötzlich begreifen die Leute, dass sie das Volk sind, dass sie Rechte haben. Und sie lassen sich diese Rechte nicht kampflos nehmen. Von den Hügeln strömten Millionen herab ins Zentrum. Chavez amigo, das Volk ist mit dir, riefen sie im Zorn. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Doch das Fernsehen übertrug nur Zeichentrickfilme. Selbst als die Putschisten aus dem Regierungspalast vertrieben wurden, verschwiegen dies die Sender. Auch CNN unterdrückte weltweit die Wahrheit. Erst am Abend, als der staatliche Kanal 8 wieder sendete, berichteten die privaten Kanäle vom Scheitern des Putsches. Die meisten Putschisten konnten ins Ausland fliehen. Nur wenige wurden verhaftet. Alle Welt erwartete, dass auch der Drahtzieher Cisneros zur Rechenschaft gezogen wurde. Doch der hatte genügend Macht und Fürsprecher, so der Journalist Ernesto Villegas, einer der bekanntesten Moderatoren im staatlichen Fernsehen. Una reunión entre el presidente Chávez, el expresidente norteamericano Jimmy Carter. Es gab ein Treffen zwischen Präsident Chavez, dem früheren US-Präsidenten Jimmy Carter, und Gustavo Cisneros. Details sind nicht nach außen gedrungen, aber es soll vereinbart worden sein, dass sich das Verhältnis zwischen den Medien, die Herr Cisneros kontrolliert, also Venevisión, und der venezolanischen Regierung bessern müsse. Und danach änderte sich die redaktionelle Linie von Venevisión radikal. War sie früher offen regierungsfeindlich, ist sie jetzt unpolitisch. Sie beschränkt sich auf Unterhaltung und über Politik wird relativ objektiv berichtet, was ungewöhnlich für Venezuela ist und von den anderen privaten Medien nicht praktiziert wird. Venevisión strahlt seitdem wieder Seifenopern, Quiz-Sendungen und Werbung aus. Keine einpeitschenden Reden gegen die Regierung von Hugo Chavez. Im vergangenen Wahlkampf veröffentlichte es sogar die Werbespots der Regierung und wies auf ihre Kundgebungen hin. Venevisión wird vermutlich die Sendelizenz behalten, meint der Journalist Villegas. Manche Oppositionspolitiker werfen Cisneros Verrat vor. Kein Zweifel, Chavez ist es gelungen, die Opposition zu spalten. Cisneros kommt wohl mit einem blauen Auge davon, darf sich weiter seinen Geschäften widmen, solange er sich nicht in die Politik einmischt. Staatsanwältin Maria Alejandra Perez leitet die Ermittlungen gegen die Putschisten. Der frühere Arbeitgeberpräsident Carmona wird mit internationalem Haftbefehl gesucht, hat aber politisches Asyl in Kolumbien erhalten. Gegen andere wurde Anklage erhoben, Doch die meisten haben sich ihrer Verhaftung durch Flucht entzogen, so die Staatsanwältin. Están en Estados Unidos. Tenemos información que la mayoría pues de estas personas se encuentran en los Estados Unidos. En este momento pues ellos están prófugos. Nach unseren Informationen befinden sich die gesuchten Personen in den Vereinigten Staaten. Wir haben einen internationalen Haftbefehl erlassen und über Interpol weltweit verteilt. Aber offensichtlich haben die US-Behörden keine Maßnahmen ergriffen. Die Gründe kenne ich nicht. Ich kann nur für die venezolanische Justiz sprechen, nicht für die US-amerikanische. Ermittelt wird gegen die unmittelbaren Teilnehmer des Putschversuches, nicht gegen die Drahtzieher in den Medien. Bislang ermitteln wir nicht gegen Gustavo Cisneros, sondern nur gegen die Personen, die direkt am Staatsstreich teilgenommen haben. Darunter befinden sich keine Vertreter der Massenmedien. Aber das kann ja noch kommen, wenn die Ermittlungen Neues erbringen. Die Chavez-Gegner sind sich der Gefahr bewusst. Und ihre wichtigsten Verbündeten in der mächtigen und finanzkräftigen Erdölgesellschaft PDVSA sind entmachtet. Nach dem gescheiterten Staatsstreich wurde die Erdölpolitik neu gestaltet. Die Direktoren, die von früheren Regierungen eingesetzt worden waren und PDVSA wie ihr eigenes Königreich beherrschten, waren bereits vor dem Putsch abgesetzt worden. Die neuen Direktoren bauten nun enge Verbindungen zur arabischen Welt auf und stärkten die OPEC wieder. Seitdem steigt der Erdölpreis ständig. Chavez nahm drei Länder in die von PDVSA kontrollierte Aktiengesellschaft auf, die die riesigen neuen Erdölvorkommen in Venezuela erschließen und vermarkten wird. Brasilien, die Volksrepublik China und den Iran. Strategische Partner im Petroleumgeschäft. Chavez will sie auch an seiner Seite im globalen Medienbusiness haben. Wie dies mit China zu bewerkstelligen ist, ist ungewiss. Die kulturellen Unterschiede scheinen zu groß. Mit Brasilien will man sich absprechen, wenngleich der portugiesisch sprechende Teil des Subkontinents einen eigenen Weg gehen wird. Aber mit der arabischen Welt will man im kulturellen Bereich zusammenrücken und mehr über den anderen erfahren. Anfang 2006 schloss Telesur mit dem arabischen Kanal Al Jazeera ein Kooperationsabkommen ab. Zurück zu Telesur. Der neue Sender ist heute, neben dem regierungseigenen Kanal 8, die wichtigste Informationsquelle der Meinungsmacher in Venezuela. Die privaten Medien haben durch ihre offene Unterstützung des Putsches Glaubwürdigkeit verloren. Und auch CNN gilt, wegen seiner Berichterstattung, nicht mehr als seriöse Quelle. Noch hat Telesur wenig Distanz zur Regierung. Zur Regierung von Hugo Chavez und zu den Regierungen, die Telesur finanzieren. Ein Bericht von den Wahlen für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Weder der Kandidat Venezuelas noch der der USA erhielten die notwendigen Stimmen. Telesur vermutet, dass das State Department in Washington Druck ausgeübt hat. Danach eine Meldung aus Brasilien, wo sich der wegen Korruption aus dem Amt gejagte konservative Politiker Collor de Mello wieder aktiv in die Politik einmischt. Dann Bilder aus Lima vom Gerichtsurteil gegen den Anführer einer maoistischen Guerilla-Organisation. Vor der Pause das Neueste aus dem Irak, gefolgt von Sportnachrichten. Die USA schotten sich gegen die Einwanderer aus Mexiko mit dem Bau einer Mauer ab. Verzweifelte Mexikaner kommen zu Wort. In Bolivien ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Bergarbeitern gekommen. Es hat Tote gegeben. Was tut die bolivianische Regierung, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen? Telesur kann, dank der Finanzierung durch 5 Regierungen, auf Werbung verzichten. Zumindest auf kommerzielle Werbung. Aber Kampagnen werden unterstützt. Liebe dein Baby, gib ihm deine Milch. Gib deinem Kind alles und tue es für dich. Dieses universelle Recht kommt von Herzen. Es wirbt eine große staatliche Firma, von der der venezolanische Staatshaushalt abhängt. PDVSA. Der Erdölpreis variiert, mal steigt er, mal fällt er. Aber immer stellt er für uns einen immensen Wert dar. Einen sozialen Wert, einen nationalen Wert, einen revolutionären Wert. Wir haben mit unserer nationalistischen und revolutionären Politik das Eigentum an PDVSA und den fossilen Brennstoffen wiedererobert. Davon profitiert das venezolanische Volk. Vom hohen Erdölpreis und der randvollen venezolanischen Staatskasse profitiert auch Telesur. Der Sender will kein reiner Nachrichtenkanal wie CNN sein, sondern strahlt Dokumentarfilme und Hintergrundberichte aus. Mal wird eine Dokumentation über den 11. September und die mögliche Verstrickung US-amerikanischer Geheimdienste in das Attentat gezeigt. Ein anderes Mal geht es um die Indianer am Amazonas, um ihre traditionellen Riten, Tänze, ihr Kunsthandwerk. Aber so etwas könnte auch in besserer technischer Qualität im National Geographic laufen. Wir zeigen die Schönheiten Kubas, das Leben seiner Persönlichkeiten, die Liebe zu ihrer Heimat. Kubaner in Nahaufnahme. Jeden Donnerstag um 11:30 und sonntags um 11 Uhr. Nur auf Telesur. Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Creo que las reivindicaciones. Alle werden bedient, auch Argentinien, wo die Peronisten regieren. Perón, die Sinfonie eines Lebensgefühls. Perón, ich glaube, dass die sozialen Forderungen und die Revolutionen nicht proklamiert werden. Sie werden einfach erfüllt. Beifall der Massen. Wir berichten über den argentinischen General, über Eva Perón, die Kämpferin an seiner Seite. Dienstag um 14 Uhr, nur auf Telesur. Solo por Telesur. Frage an den Nachrichtenchef Armando Jiménez, ob hier nicht Propaganda statt Journalismus verbreitet wird. Der Kubaner sagt es nicht, aber ihm scheint der Film über Perón peinlich zu sein. Nun, Argentinien ist zahlender Aktionär. Das war doch nur ein Dokumentarfilm von vielen über Perón. Unser Grundsatz ist die Pluralität. Wir zeigen, wie die Lateinamerikaner sind. Verfügt die Redaktion über ein Statut, das Konflikte über brisante Recherchen regelt? Oder wird Telesur am Ende wie die Medien im einstigen realen Sozialismus Osteuropas? Wir arbeiten gerade an einem Handbuch, das das Profil von Telesur festschreiben will, mit allen journalistischen und stilistischen Grundsätzen. Wir haben untersucht, wie das andere Medien handhaben, die spanische Zeitung El País zum Beispiel. Wir brauchen Regeln für die Redaktion, damit unsere Mitarbeiter ein einheitliches Konzept vertreten. Wir legen darin fest, welche Nachrichten ausgewählt, wie sie präsentiert, welche Quellen benutzt und welche Quellen nicht benutzt werden. Und wir setzen Akzente, welche Themen für uns wichtig sind und wie wir sie bearbeiten. Der Chefredakteur von Telesur weiß, wovon die Rede ist. Adam Harunian ist Uruguayer und war einst vor der Diktatur in seinem Land nach Venezuela geflüchtet. Dort hat er für europäische Nachrichtenagenturen und Le Monde Diplomatique als Korrespondent gearbeitet. Viele seiner Kollegen sind in den 70er Jahren von Militärs ermordet worden. Es waren damals rechte Diktaturen, aber natürlich, gibt er zu, stehen kritische Journalisten überall unter Beschuss. Aber er sorge dafür, so Adam, dass das Einheitsdenken des Nordens nicht durch ein anderes Einheitsdenken ersetzt wird. In unserer ersten Nachrichtensendung berichteten wir über Bauern, die nach Caracas marschiert waren, um gegen die Morde an ihren Anführern zu protestieren. Über Bauern, die von der Regierung Schutz gegen die Paramilitärs forderten. Chavez hat die Sendung gesehen und gefragt, ist das wirklich passiert? Dann muss Telesur darüber berichten. Gefallen hat es ihm natürlich nicht. Ein anderes Beispiel. Wir haben etliche Berichte über Haiti gebracht, wo südamerikanische Militärs unter dem Oberkommando der UNO-Blauhelme gewaltsam gegen die Bevölkerung eingeschritten sind. Und unsere Berichte sind in den Außenministerien Brasilias, Montevideos und Buenos Aires sicher nicht auf Sympathie gestoßen. Aber die haben, wie alle anderen auch, das Recht auf Gegendarstellung. Und wenn ihnen etwas nicht gefällt, können sie sich äußern. Und das werden wir auch bringen. Telesur sei ein alter Traum der Latinos. Früher mussten wir, wenn wir wissen wollten, was im Nachbarland vor sich ging, CNN einschalten oder das spanische Fernsehen oder die Deutsche Welle. Wir haben uns immer mit den Augen von Ausländern betrachtet und sind, wie es einer der wichtigsten lateinamerikanischen Intellektuellen, der uruguayische Schriftsteller Eduardo Galeano, einmal gesagt hat, uns selbst gegenüber blind gewesen. Der Weg war lang und er begann in Südamerika Anfang der 70er Jahre mit einer Aufbruchsstimmung, die gewaltsam von Diktaturen erstickt wurde. Die nationalen Nachrichtenagenturen Lateinamerikas sind erst vor 30 Jahren entstanden. Bis dahin haben uns ausländische Agenturen über unsere eigene Politik informiert. Der zweite Schritt war ein Pool lateinamerikanischer Agenturen sowie private Initiativen wie die Agentur Latin und ein paar Zeitungen, die aber über zwei oder drei Nummern nicht hinauskamen. All diese Versuche der Integration im Medienbereich endeten regelmäßig, wenn in einem Land die Regierung wechselte und andere Entscheidungsträger das Sagen hatten. Toma impulso hace 4 o 5 años estamos en un congreso de periodistas en La Habana. Der Durchbruch kam im Oktober 2001. Wir hatten uns bei einem Journalistenkongress in Havanna getroffen. Es war 3 Uhr morgens und Fidel Castro hielt vor 400 lateinamerikanischen Journalisten die Abschlussrede. Plötzlich sagte Fidel: Wir haben lange genug die Realität analysiert. Warum bauen wir nicht so etwas wie ein lateinamerikanisches CNN auf? Wir alle haben kräftig gelacht. Da träumt dieser bärtige Alte von einem lateinamerikanischen CNN. Aber dann setzten wir uns zusammen und aus dem Traum wurde eine Chance. Die Aussicht auf Erfolg nahm zu, je mehr die Preise für die technische Ausrüstung fielen. Früher kostete eine professionelle Kamera $60.000. Heute ist eine gute Kamera schon für weniger als $6.000 zu kaufen. Und was noch wichtiger war, es gewannen fortschrittliche Parteien die Wahlen. Heute sind bei Telesur 400 Leute fest angestellt. Ein redaktioneller Beirat soll Qualität und Meinungsfreiheit garantieren. Zu ihm gehören der argentinische Nobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel, die Schriftsteller Ernesto Cardenal aus Nicaragua und Eduardo Galeano aus Uruguay sowie der Historiker Ignacio Ramonet von Le Monde Diplomatique. Aber der Beirat, so haben sich hinter vorgehaltener Hand die Mitglieder beschwert, wurde bisher nie zu Rate gezogen. Das ist unsere Schuld. Wir haben in weniger als einem Jahr einen kompletten Sender aufbauen müssen, technisch wie inhaltlich. Wir mussten Leute ausbilden und haben wohl einen Weltrekord aufgestellt. Dabei haben wir den Kontakt zum Beirat vernachlässigt. Das Hauptproblem ist in den Augen des Chefredakteurs, dass die vollmundigen Absichtserklärungen zur Integration wenig mit der Realität zu tun haben. So ist etwa Telesur, selbst in Venezuela, nur über Kabel zu empfangen. Und in Argentinien, Uruguay und Kuba verbreiten die Regierungssender nur eine Nachrichtensendung täglich. Bedauert Adam. Wir haben noch viel zu tun, um tiefgreifende Veränderungen zu bewirken. In Brasilien beherrscht das private Medienimperium Globo TV immer noch die Köpfe. Und auch die regierende Arbeiterpartei stellt diese Diktatur der Medien nicht in Frage. Und warum verlängerte der argentinische Präsident Néstor Kirchner die Sendekonzessionen der privaten Kanäle um 10 Jahre, ohne dies zu begründen oder auch nur zu diskutieren? Brasilien scheint an Telesur überhaupt kein Interesse zu haben. Und das liegt nicht nur daran, dass Telesur in Spanisch sendet und nicht in Portugiesisch. Spanisch wird zunehmend an brasilianischen Schulen unterrichtet und ein alternatives Programm in Spanisch, ohne Werbung und ohne Porno, aber dafür mit Hintergrundinformationen, könnte in jeder Beziehung hilfreich sein, so Aram. Das sieht aber Präsident Ignacio Lula da Silva offensichtlich anders. Die brasilianische Regierung hat jetzt, nachdem sie Milliarden in die Entwicklung einer eigenen Technologie gesteckt hat, mit den Japanern ein Abkommen über digitales Fernsehen unterschrieben und zwingt damit den anderen Ländern des Kontinents ebenfalls diese neue Technologie auf. Der Vater dieses Abkommens war übrigens vorher bei Globo TV tätig. Welch Zufall. Wir wurden vorher nicht einmal gefragt. Wirklich gut läuft nur die Kooperation mit einem anderen Sender. Nicht aus dem Kontinent, sondern aus der arabischen Welt. Im Januar 2006 schlossen Telesur und Al Jazeera ein Kooperationsabkommen. Der Nachrichtensender mit Sitz in Katar will, wie Telesur, die Macht von CNN und BBC angreifen. Am 15. November 2006 ging Al Jazeera neben seinem Programm in arabischer Sprache auch in Englisch auf Sendung und darf, wie umgekehrt, das Bildmaterial von Telesur benutzen, sagt Dima Khatib, die Lateinamerika-Korrespondentin von Al Jazeera in Caracas. Lateinamerikaner und Araber haben ähnliche Probleme mit der Armut, mit der Gesellschaft und mit der Beherrschung von außen. Vor allem aber haben sie eins gemeinsam: Erdöl. Venezuela ist inzwischen tonangebendes Mitglied der OPEC. Dass Hugo Chavez in Venezuela und andere linke Parteien in Südamerika an die Regierung gelangt sind, hat bei uns, die wir uns als Teil der dritten Welt bezeichnen, Interesse erzeugt. Aber wir wissen viel zu wenig über Lateinamerika. Das will Al Jazeera ändern und hat eine eigene Korrespondenz für den Kontinent mit Sitz in Caracas eingerichtet. Nun können unsere Leute die lateinamerikanische Realität mit arabischen Augen sehen und verstehen. Die 35-Jährige hat einen palästinensischen Vater und eine syrische Mutter. Ich bin in Damaskus geboren, aber ich bin Palästinenserin, ein Flüchtling, wie Millionen andere, die wir außerhalb Palästinas leben müssen und vielleicht niemals in unsere Heimat zurück können, weil ein Friedensprozess, der das Problem der Flüchtlinge lösen würde, nicht in Sicht ist. Sie ließ sich mit einem Stipendium der UNESCO in Genf zur Dolmetscherin ausbilden. Aber immer nur andere Leute zu übersetzen, erschien ihr eine Zeitverschwendung. Sie wollte selbst schreiben und fing in Bern beim Schweizer Radio International an. Zuerst als Übersetzerin, dann als Journalistin. Beim Schweizer Radio habe ich die Prinzipien der Objektivität und den neutralen Blick gelernt, was für Araber schwierig ist, wenn es sich um den Konflikt mit Israel handelt oder um Konflikte in der arabischen Welt. Ich habe von den Schweizern gelernt, die eigenen Emotionen von den Ereignissen, über die ich informiere, zu trennen. '97 ging sie zu Al Jazeera, zunächst als Praktikantin. Angestellt wurde sie ein Jahr später. Während des Irakkrieges leitete sie die Nachrichtenredaktion in Katar, eine von vier Frauen. Das war sehr anstrengend, erinnert sie sich. Nicht nur, weil 24 Stunden täglich über den Krieg berichtet wurde. Auch der Kontakt zu den männlichen Kollegen war schwierig, da bei Al Jazeera Frauen Karriere machen können. Viele brachten ihre Männer nach Katar mit. Die hatten wegen ihrer besser bezahlten Frauen auf die eigene Karriere verzichtet. Auch Dimas Mann, ein neuseeländischer Ingenieur, zog mit ihr in die Volksrepublik China, als sie in Peking und Hongkong das Büro von Al Jazeera aufbaute. Ich hatte in Katar als Redaktionsleiterin mit meinen 30 Jahren zahlreiche Männer als Untergebene, die alle älter waren und viel mehr berufliche Erfahrung hatten als ich. Bei Al Jazeera reicht es nicht, dass eine Journalistin ein bestimmtes Aussehen hat. Sie muss nicht nur hübsch sein, sondern auch intelligent. Und in vielen Fällen besser als die männlichen Kollegen. Eine Frau muss sich mehr anstrengen als ein Mann, der sich auf seinem Sessel bequem macht und sich weniger Mühe gibt als eine Frau, die ständig ihre Qualitäten unter Beweis stellen muss. Und irgendwann hat sie ihre Qualitäten so eindrucksvoll bewiesen, dass der Kollege nicht mehr Schritt hält. Und plötzlich merkt er, dass ihm die Frau überlegen ist. Sie ist schneller, sieht gut aus, stellt die härtesten und direktesten Fragen und hat vor keinem Präsidenten oder sonst wem Angst. Ihre Karriere war so steil und vor allem so schnell, dass den männlichen Kollegen keine Zeit blieb, ihre Privilegien zu verteidigen. Ob man jemals von ihr erwartet hat, bei ihrer Arbeit einen Schleier zu tragen? Dima lacht. Sogar die Asiaten waren schockiert, dass ein arabischer Sender eine junge Korrespondentin mit mehreren Berichtsgebieten einsetzte. Das sind eben die von den westlichen Sendern verbreiteten Vorurteile über die angeblich armen und unterdrückten Frauen der arabischen Welt. Die Frage ist nicht Schleier, ja oder nein. Er ist nicht mehr als ein Kleidungsstück und bedeutet gar nichts. Wir Frauen haben längst begriffen, wozu wir imstande sind. Dimas Hauptproblem ist, dass sie keinen Pass besitzt, sondern nur ein Reisedokument für palästinensische Flüchtlinge, ausgestellt von den syrischen Behörden. Für viele Länder braucht sie ein Visum und das macht die Arbeit einer Journalistin schwierig. Wenn irgendwo etwas passiert, müsste sie eigentlich sofort das nächste Flugzeug nehmen. Die Regierung Nicaraguas verweigerte ihr die Einreise zu den Wahlen. Und auch in Argentinien und Uruguay, Aktionäre bei Telesur, hatte sie Probleme. Zur Konferenz der blockfreien Staaten nach Kuba durfte sie nur ohne Kameramann reisen. Nicht alle Staaten akzeptieren dieses Reisedokument. Außerdem klingt die Mischung von Palästinenser und Syrer besonders verdächtig, als Achse des Bösen, wo alle Menschen als Terroristen geboren werden und Steine und Bomben werfen. Solche Leute werden in der Welt nicht gerne empfangen. Nur in China, Venezuela und Bolivien hatte ich keine Probleme. Super, super bien. Venezuela me recibe muy bien. Bolivia me recibe muy bien. Noch ist es zu früh, über die Zukunft von Telesur zu spekulieren. Das englische Programm von Al Jazeera scheint mehr Glück zu haben, ein Weltsender zu werden und mit CNN und BBC zu konkurrieren. Telesur läuft Gefahr, der Politik geopfert zu werden. Auch wenn Hugo Chavez in Venezuela noch mehrere Jahre mit einer bequemen Mehrheit regieren wird, in anderen Ländern, Aktionäre von Telesur, stehen Wahlen an. In Argentinien etwa im Herbst dieses Jahres. Und falls in Buenos Aires die Regierung wechselt, ist die Unterstützung für das Fernsehen des Südens ungewiss. In der Redaktion in Caracas ist die Stimmung gut. Nach über einem Jahr Aufbauarbeit hat der Chefredakteur Adam Aronian neue Träume. Telesur wird seinen Weg gehen, meint er, auch ohne mich. Aber warum nicht, zusammen mit afrikanischen Staaten, eine Fernsehstation für Afrika errichten? Mehr als die Idee, die afrikanische Welt mit afrikanischen Augen zu sehen, ist nicht vorhanden. Vor allem sind die afrikanischen Staaten weniger geeint als die Lateinamerikas. Aber davon müsse man sich nicht abschrecken lassen. Telesur und Al Jazeera hätten bewiesen, so Adam, dass die dritte Welt eigene Wege beschreiten kann. Man hat uns immer gesagt, dass wir blond und blauäugig sind. Ja, manche von uns sind blond und haben blaue Augen. Aber andere sind schwarz oder haben indianische Vorfahren. Wir Lateinamerikaner betrachten uns heute im Spiegel. Und was wir da sehen, gefällt uns. Wir schämen uns nicht mehr für unsere dunkle Hautfarbe. Unser Selbstbewusstsein wächst. Nicht wegen Telesur. Telesur spiegelt diese Entwicklung nur wider. Der Kontinent ist dabei, eine neue eigene Identität zu erobern. Wir beginnen, uns zu akzeptieren, wie wir sind. Und uns zu lieben, wie wir sind. T. Telesur, ein Fernsehkanal für Lateinamerika. Ein Feature von Gabi Weber. Es sprachen Isis Krüger, Claudia Mischke, Ruth Schiefenbusch, Walter Gontermann, Hans-Gerd Kilbinger, Volker Niederfahrenhorst und Simon Roden. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Beate Braun. Redaktion und Regie Thomas Zenke. Deutschlandfunk 2007.